from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Folge 70, Jubiläum und gleichzeitig die erste Folge für die Saison 2016-2017. Wir beginnen mit unseren Predictions Team by Team, Division by Division, Conference by Conference und starten heute in verrückter Vorfreude mit der Atlantic Division im Osten. Den Knicks, den Raptors, den Nets, den 76ers und den Celtics. Wie immer wird Stopp! Ich muss noch Werbung machen. Wie immer wird das Ganze präsentiert von der Basket, Deutschlands größte Basketballmagazin. Mehr Infos unter www.basket.de und Facebook. So. So. Ich sitze hier in alter Boris Diaw-Manier. Ich feiere es mit Stil. Ein Rotwein in meiner Hand. Ich sitze aber gleichzeitig auch auf dem Bett. Das heißt, ich kann das Rotweinglas für ungefähr eine Stunde nicht absetzen. Aber das soll nicht euer Problem sein. Heiß wie Frittenfett, sage ich häufig. Ist aber wirklich so. Denn diese fünf Teams versprühen jetzt nicht unbedingt die größte Vorfreude auf die Saison. Aber wie auch ihr euch jetzt schon die Finger leckt für Basketball und ja, das orangene Leder, so natürlich, wie ihr auch Bock gehabt, ein bisschen Numbers zu crunchen und uns ein bisschen wieder analytisch uns reinzulesen. Insofern gibt's da ein bisschen mehr Stats auf die Ohren heute. Ich glaube, dass ihr da auch Bock drauf habt oder zumindest genauso viel Bock wie wir. Bevor wir das aber machen, gibt's unsere 2 Cent über die Hall of Fame Inductees, die gestern gekürt worden sind. Genau. Einiges an Prominenz dabei, ja? Ja, Yao Ming, Shaq und Iverson sind wahrscheinlich die drei berühmtesten. Ich habe jetzt ehrlich gesagt die Dame nicht im Ohr, die geehrt worden ist. Mea culpa, aber lass uns doch vielleicht erstmal über die drei reden. Also jedem Basketballfan werden alle drei ein Begriff sein. Jeder in unterschiedlichster Weise wahrscheinlich sehr einer der dominantesten Spieler seiner Jahre, die er gespielt hat. Vor allem natürlich Shaq als der Center der 90er, 2000er Jahre, wenn man so möchte, und Allen Iverson als vielleicht, wie man so schön sagt, Pound für Pound der gefährlichste oder dominanteste Spieler und Yao Ming, einer der größten Spieler, die jemals den NBA-Court betreten haben. Ganz unterschiedlich, muss ich ganz ehrlich sagen, so auch was die, was den Rückblick betrifft auf die Karrieren. Ich glaube, Shaq ist vielleicht sogar, was die Spielanlage betrifft, der dominanteste Spieler, der jemals gespielt hat. Man kann vielleicht noch Will Chamberlain dazu nehmen. Das ist natürlich auch eine Sache, dass man auf die Zeit, in der die beiden oder in der die Spieler natürlich jeweils gespielt haben, ein bisschen berücksichtigen muss. Aber generell würde er schon auch in eine Klasse mit dem Big Dipper dann eben kommen, einfach in der puren physischen Dominanz, die er im Prinzip schon seit seiner Rookie-Saison dann eben bei Orlando in der Liga verbreitet hat. Und das ging ja bis zum Schluss eigentlich so. Leider hat er da ein bisschen häufig das Team gewechselt. Big Cactus wurde dann irgendwie zu Big Aristoteles. Big Cactus oder sowas, Aristoteles, dann irgendwie nach Boston und Cleveland mitgenommen. Aber so soll es dann eben sein. Ich glaube, eine der größten Karrieren, die wir so in der jüngeren NBA-Geschichte gehabt haben, unfassbares Talent eben abseits des Spielerischen, auch was so die Selbstvermarktung betrifft. Wirklich auch ein Sympath, muss man ja ganz ehrlich so sagen, der auch mit seinem Entertainment-Faktor immer mitgegangen ist, aber eben auch ein Spieler, an dem sowohl Teamkameraden, Kobe Bryant hust, als dann eben auch Executives teilweise ein bisschen ja gebrochen sind, weil immer mit ihm diese Frage, was wäre, wenn, mitgesprungen ist, wenn genau. Was wäre, wenn er sein unfassbares Talent wirklich komplett ausgenutzt hätte und nicht sich ein bisschen darauf ausgeruht hätte, siehe Freiwürfe, siehe Arbeits- und Trainingsmoral. Das vielleicht meine 2 Cent dazu. Aber Shaq, um jetzt meinen Punkt zu machen, sicherlich die beste Karriere von allen drei Spielern mit Abstand, weil eben auch die Hardware dann letztlich dabei ist, vor allem in Form des Three-Peats und den MVP-Titeln, die er bei den Lakers hat. Ja, absolut. Ich wollte auch gerade sagen, vielleicht einer der Spieler in der NBA, die am, die dieses Was wäre wenn am meisten in sich tragen. Also angefangen mit Shaq und Penny Hardaway. Was wäre aus diesem Duo geworden, wenn sie noch weiter in Orlando zusammengespielt haben? Was wäre in LA passiert, wenn Kobe und er, wenn sie ihre persönlichen Eitelkeiten, Egos mehr beiseite hätten legen können und vielleicht noch mehr Championships gewonnen hätten? Was wäre gewesen, du hast gerade schon gesagt, wenn er aus seinem spielerischen Talent, also mit Sicherheit auch ein mit Hakeem Olajuwon vielleicht, was das Ballhandling und die Fußarbeit angeht, einer der talentiertesten, schnellsten, wendigsten, trotz seiner Figur Centern, die den Court betreten haben, was wäre, wenn er das ausgenutzt hätte oder komplett ausgenutzt hätte, vielleicht eher auch im Training mehr Gas gegeben hätte. Man sagt Check ja immer nach, dass er so von November bis April nicht alles abgerufen hat und dann erst in den Playoffs wirklich gezeigt hat, was er wirklich drauf hat zu 100%. Und eben auch, was wäre gewesen, wenn er mehr als jeden zweiten Freiwurf getroffen hätte? Wie weit wäre er dann in den Scoring-Statistiken hochgegangen? Aber eigentlich im Grunde eine ganz gute Zusammenfassung von dir, auch was die Hardware angeht, die erfolgreichste Karriere. Zweiter Spieler, Allen Iverson. Auch so ein bisschen was wäre, wenn, aber vielleicht eben auch, also das, vielleicht ist das so ein Punkt, wo wir beide nicht so ganz einer Meinung sind. Ich finde, einer der authentischsten Spieler in der NBA, der irgendwie nie sich hat sagen lassen, wie er, man kann das jetzt gut oder schlecht finden, wie er sich verkaufen soll, ist irgendwie immer so, ja, er selbst geblieben, was den Klamottenstil angeht, was diese Gangster-Attitude, die er irgendwie mit in die NBA gebracht hat, wo viele wie Mello und so weiter und so fort dann nachgezogen haben, für die er mit Sicherheit ein Vorbild gewesen ist. Ja, hat nie einen Ring gewonnen am Ende des Tages, einmal in den Finals gewesen, gegen eben besagte Lakers mit Shaq und Kobe, da verloren mit den 76ers, mit einem Team mit Derrick Coleman und. Dann auch noch ein paar Stationen hinter sich gebracht, unter anderem bei den Denver Nuggets, aber am Ende des Tages dann auch die Karriere eher unrühmlich ausklingen hat lassen als andere Spieler jetzt. Ja, man darf sich da natürlich nicht täuschen lassen. Das Ende war mehr oder minder ein bisschen vorprogrammiert von ihm, weil er von Anfang an ein Spieler war, wo es recht klar sich aufgezeigt hat, dass er sich nicht beugen wird an den sich verändernden Spielstil in der NBA, dass man eben mehr auf Effektivität aus war, dass man mehr auf das Dreier wichtiger worden. Das hat man dann gerade insbesondere in seinen letzten Stationen gesehen, Memphis, wo es einfach nicht mehr gepasst hat, seine recht ineffektive Spielweise aus den Zeiten von Philly und dann eben auch später Denver, in Erfolg sich umzumünzen, gerade die Station nach Denver, als er zu den Pistons gegangen ist, war das doch eher ein großes Missverständnis. Ich finde, man muss so ein bisschen das trennen, was er für die Kultur und die Basketballkultur und dann eben auch so ein bisschen die Populärkultur NBA in Sachen Hip-Hop und viel getan hat, so auch was so dass die Ansicht natürlich der NBA unter der schwarzen Community in Amerika geht, ist das sicherlich nochmal eine andere Geschichte und sein Renommee dort. Ich sehe das dann doch eher ein bisschen so, dass er eine gescheiterte Persönlichkeit ist, die das hat man jetzt auch in seiner Rede ganz gut sehen können, ein bisschen an seiner eigenen Wahrnehmung gescheitert ist. Mhm. Spielerisch wohl genauso auch wie privat, dass er eben einer der vielen Spieler sind, die, so kann man es sich dann vorstellen kann, schon pleite geworden sind, mit, weiß ich nicht, unter 40 Jahren. Dabei hat er eine gute dreistellige Millionensumme verdient in der NBA. Das sind doch so Sachen, die mich irgendwie immer ein bisschen hemmen daran, die Leute dann irgendwie komplett für bare Münze zu nehmen. Aber wie du sagst, man muss das ein bisschen trennen von dem, was er Unglaubliches als kleiner Spieler in sehr talentfreien Teams dann doch erreicht hat für Philly. Ja, absolut. Und dieser, dass er nie Angst vor irgendwelchen Namen hatten, also einmal sein Spielstil, dass er trotz seiner, ich glaube, er ist knapp über 1,80, wenn ich mich richtig erinnere, trotzdem gedankt hat über Spieler, Tipp-Dunks gemacht hat, zum Korb gezogen ist, auch vor großen Namen wirklich keine Angst gehabt hat. Es gibt auf YouTube viele Videos zu diesem berühmten Crossover gegen Michael Jordan. Also das hat mir schon ein Stück weit immer imponiert, aber wie du schon richtig sagst, das Privatleben oder so ist ihm dann so ein bisschen am Ende auch in die Quere gekommen. Hat sich auch gezeigt jetzt bei der Hall of Fame Introduction, dass er irgendwie anderthalb Stunden zu spät gekommen ist, was natürlich dann dann nicht mehr irgendwie für Authentizität spricht, sondern eher für ein bisschen Respektlosigkeit dieser Verleihung gegenüber, aber das sei mal dahingestellt. Der dritte Spieler, Yao Ming, eigentlich, was die Außenwahrnehmung der NBA angeht, wo wir es gerade schon erwähnt haben, natürlich für den ganzen asiatischen Bereich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass die NBA es auch über ihn eben genutzt hat, die Liga noch weiter international zu etablieren und in den asiatischen Markt zu tragen. Wie ich gerade eingangs gesagt habe, einer der tatsächlich größten Spieler der NBA, die ohne zu springen danken konnten. Ich glaube, da gibt es auch ein paar YouTube-Videos von, wo er einfach den Arm hochreckt und den Ball oben in den Kopf stopft. Aber leider Gottes eben auch am Ende des Tages so durch Verletzungen gebeutelt, dass auch seine Karriere immer so ein Fragezeichen noch beinhaltet, was er wirklich hätte abrufen können, wenn er gesund geblieben wäre. Ganz interessanter, aber auch schwieriger Fall. Ich drop jetzt mal ein bisschen den Hammer. Wenn du nur nach NBA Credibility und Stats gehst, gehört er nicht in die Hall of Fame. Mhm. Yao Ming hat nur 7 Saisons in der NBA gespielt. Davon waren 2 oder 3 im Prinzip nur halb. Also er hat offiziell 8 gespielt, aber in seiner letzten Saison nur noch 5 Spiele, deshalb zähle ich das nicht mit. Yao Ming hat 28 Playoff-Partien gespielt, insgesamt. Wenn du einen langen Playoff-Run hast, hast du so 20 bis 25 Partien. Das sind nicht unbedingt die Credentials eines Hall-of-Fame-Spielers. Und ich muss dazu sagen, wenn du jetzt andere Spieler nimmst, wo du sagst, ja, aber schau dir mal das Talent an, was wäre wenn gewesen, das stimmt. Aber wenn du dann so Spieler siehst wie Arvydas Sabonis, der ebenso wahrscheinlich genauso viele Fuß- und Rückenverletzungen hatte wie Yao Ming, der aber eine ganz andere, große, größere Karriere hatte, und über den du jetzt im Zweifel viel weniger hörst, weil natürlich China ein Riesenmarkt ist für die NBA, dann hat das so ein bisschen ein Geschmäckle, wie man so schön sagt. Gleichzeitig das Talent, ich glaube, Yao Ming hatte wirklich, wenn diese bösen Fußverletzungen nicht gewesen wären, das Potenzial gehabt, einer der größten Center zu werden oder einer der nächsten Center-Legenden in der NBA. Natürlich lässt sich das immer leicht sagen, Bill Walton lässt grüßen, aber diese Geschichte mit dem Fuß hat ja ebenso ein Geschmäckle, weil der erste Fußbruch eben passiert ist im Jahr 2008. Und was war im Jahr 2008? Da waren die Olympischen Spiele in Peking. Mhm. Nun, wenn du aus einer Familie kommst, ich weiß nicht, ob ihr das so wisst, Yao Ming ist im Prinzip echt ein Ergebnis einer, hört das sich jetzt so hart an, aber einer Züchtung. Ja, das hört sich ziemlich hart an. Weil tatsächlich Yao Ming aus einer Ehe von 2 Sportlern entstanden ist, die sich nicht geliebt haben, um es mal nett auszudrücken. Dem wurde mehr oder minder gesagt, so, ihr werdet jetzt ein Kind bekommen. Er war, glaube ich, Basketballer, sie Volleyballerin oder sowas. Und daraus entstand Yao Ming, der von früh aus gedrillt worden ist, Parler zu werden. Weil sie wussten, er wird auf jeden Fall ein Seven-Footer. Wie groß, weiß man natürlich nicht, aber alle Tests wurden gemacht. Und alles wurde darauf ausgelegt, dass dies mehr oder minder der erfolgreichste Basketball-Export wird. Hört sich echt so an wie diese Geschichte von aus einem Rocky-Film oder sowas, wo dann irgendwie der UdSSR-Boxer antritt. Aber so ist es tatsächlich letztlich gewesen. Und eine lange Geschichte ein bisschen zu verkürzen, er musste dann also als Fahnenträger mit antreten 2008 und mehr oder minder mit Fußbruch dann die Olympischen Spiele spielen, die er super gespielt hat. Und das war letztlich der Anfang vom Ende seiner Karriere. Ja, aber das ist ja auch im Sport generell leider nicht so unüblich, dass solche Sachen immer mal wieder passieren. Also gerade bei den Olympischen Spielen gibt es immer mal wieder Nebenstories, wo sowas in verschiedensten Ländern im asiatischen Markt vielleicht noch häufiger als in anderen, aber vorkommt, dass halt Kinder also von frühesten Jahren an genau darauf gedrillt werden, eine bestimmte Karriere hinzulegen, dass dann auch noch 2 Leute ein Kind kriegen sollen, beziehungsweise mehr oder weniger das schon darauf ausgelegt war, ist natürlich nochmal eine unschöne Geschichte, beziehungsweise spricht nicht für mich, für diesen Sportgeist, der da wirklich hinterstehen soll. Aber man sieht es jetzt auch bei der Fußball-WM, die bald in Katar stattfinden wird. Man liest immer wieder Berichte, dass die Kataris schon Dutzende von 5-jährigen Kindern oder vor Jahren schon, als das feststand, dass sie die WM bekommen haben, aus Brasilien haben einbürgern lassen, um dann ein adäquates Fußballteam stellen zu können. Also ich glaube, sowas ist leider keine Seltenheit, aber an der Person Yao Ming ganz gut festzumachen. Ja, um das jetzt ein bisschen aufzulockern, in diesem Moment ruft also auch Boris Becker bei Frau Kerber an und fragt, ob sie Lust hat, die nächste deutsche Tennislegende zu zeugen. Herzlichen Glückwunsch übrigens, ziemlich geil. Zweiter Grand Slam-Titel, Hut ab. Ja. Habe ich nicht geguckt, ja. Aber nicht schlecht. Scheiß drauf. So, Atlantic. So, Atlantic Division. Also, das Format kennt ihr ja schon aus den letzten Jahren. Wir gehen Team für Team durch, sprechen über die Zugänge, über die Abgänge, über den Draft, alles, was so zum Team dazugehört. Aber natürlich haben wir uns auch in diesem Jahr ein paar Extra-Kategorien einfallen lassen, die da heißen pro Team einmal der Spieler pro Team, von dem wir glauben, dass er potenziell als erstes weggetradet wird. Zweitens, pro Team der Spieler, der, wie wir meinen, am meisten Gas geben muss oder am meisten auf der Kippe steht, am meisten zu beweisen hat, most to prove im jeweiligen Team. Und am Ende des Tages natürlich unser Over-Under. Und Phil, die Wetten sind zurück, die gute alte Altbier-Wette. Wir haben uns pro Spiel wieder was einfallen lassen, was wir dem anderen vorschlagen werden, wo er drauf eingehen kann oder nicht. Und am Ende der Saison werden die Altbiere zusammengezählt und hoffentlich, wenn ich entweder in deine Richtung fliege oder du in meine, werden die gemeinsam getrunken. Machen wir diesmal auch. Wird allerdings ein bisschen teurer, wenn wir das hier in Shanghai machen. Also warten wir vielleicht, bis ich dann im Februar nächsten Jahres mal wieder in Düsseldorf bin. Sehr gut. Aber wird spannend. Ich hab Bock. Ich habe ein paar coole Sachen vorbereitet. Sehr schön. Mit welchem Team fangen wir an? Du darfst. First Choice. Ja, ich würde sagen, wir gehen nach Racket. Insofern fangen wir an mit den Toronto Raptors, dann Boston, dann die Knicks, dann Brooklyn und dann Philly. Sehr gut. Also, möchtest du anfangen mit den Toronto Raptors? Ja, fangen wir an. Toronto Raptors. Boah, willst du mich jetzt hier veräppeln? Tut mir leid, ich weiß nicht, ob du das hörst. 5 Leute rufen gleichzeitig bei Skype an. Entschuldigt bitte. Nee, ich habe nichts gehört. 56-26 der Record von Toronto letztes Jahr. Ich würde mal sagen, man kann die Saison summieren mit der Frontcourt, der Backcourt hat wirklich sein Potenzial maximiert. DeMar DeRozan und Kyle Lowry dementsprechend auch All-Stars gewesen. Das konnte man ummünzen in einen 5-Jahres-Vertrag, 110 Millionen für DeMar DeRozan. Willst du ein bisschen zusammenfassen, wie du die Abgänge und Zugänge und das Team im nächsten Jahr, was den Kader betrifft? Ja, gerne. Also ich fand diese 56-Siegesaison von Toronto war ein bisschen Overachievement, muss ich sagen. Also ich finde das Team sowohl im letzten Jahr als auch in diesem Jahr, das wird sich dann gleich auch in meinen Predictions widerspiegeln, nicht so gut aufgestellt, als dass es 56 Siege automatisch bedeuten würden. Abgänge, der prominenteste Abgang wahrscheinlich Bismack Biyombo, der vor allem durch seine Playoff-Spiele in der vergangenen Saison auf sich aufmerksam gemacht hat und dann einen großen Vertrag in Orlando bekommen hat. Louis Scola, nicht mehr da, auch im Frontcourt, Veteran, nach Brooklyn gegangen und James Johnson nach Miami, das sind vielleicht die drei, die man am ehesten nennen sollte. Dann haben sie an Nummer 9 im Draft Jakob Pöltl, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, gezogen. Nummer 9 deswegen, weil sie den Pick von den New York Knicks hatten für Andrea Bargnani. Also das ist jetzt hoffentlich so das letzte, wirklich, wirklich allerletzte Mal, dass ich darüber sprechen muss. Letzte Saison vielleicht teilweise, also man muss natürlich sagen, wie du gerade gesagt hast, Kyle Lowry und DeMar DeRozan, exzellente Saison gespielt, beide zu Recht All-Star geworden, DeMar DeRozan mit großem Vertrag ausgezeichnet. Ansonsten aber nicht so unter einem richtig guten Stern, vor allem was die Verletzung angeht. DeMarre Carroll war von Anfang an oder fast von Anfang an verletzt und hat viele, viele Spiele nicht mitmachen können. Wird sich zeigen, ob er in der nächsten Saison wieder der Alte werden kann, den sie eigentlich aus Atlanta damals holen wollten. Und auch Jonas Valanciunas immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Also ich glaube, es kommt vor allem in der neuen Saison drauf an, ob sie mit den Verletzungen besser umgehen können, beziehungsweise habe ich da so ein bisschen meine Zweifel, weil wenn wir in die zweite und dritte Reihe schauen, finde ich die Raptors jetzt durch unter anderem die gerade genannten Abgänge nicht mehr ganz so tief, wie sie hätten sein müssen, um weiter im Osten ganz oben mitspielen zu können. Ja, du sagst es, die Tiefe ist eigentlich das, wo ich jetzt nochmal drauf zu sprechen kommen möchte, gerade im Frontcourt. Was da an Abgängen zu verzeichnen ist, gerade im Hinblick auf das Rebounding und die Verteidigung von Bismack Biyombo, wenn man sich da die Stats ein bisschen anguckt, wird das im Prinzip auch deutlich, Toronto war im Total Rebounding oder auch im Defensive Rebounding nur unterer Durchschnitt letztes Jahr, während sie natürlich, was den Record betrifft, weiß ich nicht, unter den Top 5, 6 Teams der Liga war, waren. Insofern wird das sicherlich nochmal ein bisschen schlechter werden. Ich gehe davon aus, dass man Jonas Valanciunas mehr Touches gibt, offensiv, aber eben auch generell mehr spielen lassen werden muss, einfach weil die Tiefe nicht da ist. Jakob Poeltl hat man zwar hoch gedraftet, wurde aber recht früh ein bisschen ja rausgenommen an Steam, was den Bandwagon betrifft, vom Coach Dwayne Casey, der gesagt hat, ja, Jakob wird sicherlich auch recht viel Zeit in der D-League verbringen. Da frage ich mich, wer soll denn dann bitte den Backup-Center geben, während du auf der 4 ganz gute Rollenspieler in Patrick Patterson und eben auch Jared Salinger hast, sind das keine Jungs, die irgendwie den Ring beschützen können. Da hast du dann eher Projects dahinter, wie Bruno Caboclo und Lucas Noriega, die aber tatsächlich als Projects bezeichnet werden müssen zu dem Zeitpunkt, wenngleich Noriega letztes Jahr ein bisschen zum Ende der Saison hin Flashes gezeigt hat. Glaube ich nicht, dass das ein Spieler ist, den du jetzt schon wohlwollend 15 Minuten pro Spieler aufs Parkett bringen kannst. Insofern sehe ich da schon einige Probleme im Frontcourt, muss ich ganz ehrlich sagen. Während auf dem Flügel ein bisschen Embarrassment of Riches ist, du hast nämlich mit Norman Powell jemand gehabt, der letztes Jahr so ein bisschen eine Breakout-Saison hatte und der dieses Jahr mehr spielen gelassen werden muss. Auf der 2 kannst du nicht ganz so viel spielen, höchstens ein paar Minuten hinter DeMar DeRozan, die noch übrig bleiben. Insofern muss eben auf der 3 dann ein bisschen Platz geschafft werden und da hast du eben dann 2 Leute, die eigentlich zu viel Geld zu verdienen, um auf der Bank zu sitzen, in Terrence Ross und DeMar DeCarroll. Und das ist dann im Prinzip auch schon ein kleiner Teaser zu einem der Rubriken, die wir dann später haben. Ja. Genau, geht mir. Ich glaube, da sind wir relativ ähnlich aufgestellt. 2 Dinge, die ich noch erwähnen wollte, warum ich auch meinte, dass das Team mit 56 Siegen vielleicht ein bisschen zu weit hoch angesiedelt war im letzten Jahr. Einmal, was die Stats des Teams angeht, also die Pace, die Schnelligkeit 92,9, 29. Rang in der ganzen NBA, ja, für ein Team, was oben, egal in welcher Conference mitspielen möchte, eigentlich viel zu wenig. Und welchen hatte ich mir noch rausgepickt? Sekunde, habe ich sofort. Ach so, Assists, natürlich, das Ballmovement, das bringt auch die 29, Pace vielleicht, ja, genau, bringt die Pace vielleicht so ein bisschen mit sich, aber auch da 29. Sie haben jetzt aber auch in DeMar DeRozan und Kyle Lowry, 2 Spieler, die die meiste Zeit den Ball haben, die auch viele Einzelaktionen machen und nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie jetzt die exzellentesten Ballverteiler oder Floor Generals sind, die halt das ganze Team mit einbeziehen. Das könnte dann durchaus doch zu einem Problem werden. Letztes Jahr haben sie es geschafft, das irgendwie zu umschiffen, dass es nicht so richtig ins Gewicht gefallen ist, aber das sind schon 2 Stats, die für ein Top-Team eigentlich viel zu schlecht sind. Norman Powell hattest du gerade schon erwähnt, das wäre auch für mich so ein Spieler, auf den ich gucken würde, der vielleicht diese 3-and-D-Rolle auf dem Flügel, gerade wenn DeMarre Carroll nicht mehr der Alte werden sollte, ganz gut erfüllen könnte. Und ja, kleiner Teaser von dir gerade, ich mache dann direkt mal weiter. Meine erste Rubrik, Spieler most likely to be traded, Terrence Ross tatsächlich. Ich glaube, dass er, wenn Norman Powell es schon im Training Camp schafft, so ein bisschen sich da Minuten zu erkämpfen oder auf der im Blickfeld des Trainers zu landen, dann wird Terrence Ross doch irgendwann vielleicht ersetzbar sein oder ersetzbar sein müssen, denn dann werden sie sich wahrscheinlich im Frontcourt Hilfe suchen im Februar. Ja, mein Lieblingsspieler der gesamten Liga, Terrence Ross, allgemein bekannt, steht auch bei mir auf der Liste. Im Prinzip, ich habe es erwähnt, gäbe es noch einen Spieler, den man wahrscheinlich lieber abgeben würde. Und das wäre DeMar Carroll, den man ja letztes Jahr erst unter Vertrag genommen hat, dessen Vertrag jetzt aber gar nicht mal so gut aussieht. Das Problem ist, ich glaube nicht, dass du ihn so leicht wegbekommen kannst. Während Terrence Ross jetzt mit dem neuen Salary Cap 3 Jahre, 31 Millionen noch on the books, eigentlich schon movable ist. Ich glaube, dass einige Teams auch im Hinblick auf sein Alter noch Raum nach oben sehen werden. Für mich ist das ein absoluter Trugschluss. Ich glaube, dass Terrence Ross sich nicht weiterentwickeln werden wird. Er haut ab und zu ein paar Dunks raus, dass einige Fans dann wieder sagen, hey, der hat doch gut was drauf, oder er hat das random 50-Punkte-Spiel wie vor zwei Saisons, an dem sich immer noch Leute hochziehen, dass er da mal 50 Punkte gescored hat. Ich halte ehrlich gesagt nicht wirklich viel von ihm. Er ist ein unfassbar unbeständiger Spieler. Er hat definitiv die Anlagen und das Potenzial, aber wie so viele Spieler in der NBA ist er jemand, der es nicht vermag, regelmäßig abzurufen auf einer konstanten Basis. Und ich glaube, dass trotzdem, dass man dann das eine oder andere Team findet, das diese Dinge nicht ganz so sieht und sie hinten anstellt für das Alter, für das Potenzial und den halbwegs passablen Vertrag, den man ihnen gegeben hat. Ich möchte noch ein, zwei Dinge sagen auf deine Stats hin. Du hast genau die richtigen Stats rausgesucht, Pace und Assists. Eigentlich würde man sagen, okay, langsame Pace heißt mehr Halbfeld, heißt mehr Assists. Das ist in dem Fall nicht so. Da wird viel mehr Isoball und Isolation gespielt. Nur, dass das eben letzte Saison absolut erfolgreich gespielt worden ist. Du hast eine sehr effektive Offense, Rang 5 im Offensive Rating. Das liegt aber eben auch daran, dass man ziemlich viele Freiwürfe geworfen hat. Man ist sehr, sehr viel zur Linie gekommen und hat das hochprozentig versenkt. Man hat auch recht viele Dreier oder recht hochprozentig Dreier versenkt und da springt die offensive Effizienz natürlich nach oben. Mein Spieler most to prove und gleichzeitig dann auch später der Spieler, der Kern meiner Wette an dich sein wird, ist Jonas Valančiūnas. Hat sich für mich, ich warte immer noch auf die Breakout-Season von Jonas Valančiūnas und ich glaube, wenn sich die Toronto Raptors unter den ersten Teams der Eastern Conference behaupten wollen, dann werden sie das nicht nur mit DeMar DeRozan und mit Kyle Lowry schaffen. Gerade jetzt, wo der Frontcourt dünn ist, muss er zeigen, dass er doch zu den besseren, nicht den besten, aber den besseren Big Men der Liga gehört. 9 Rebounds im Spiel und vor allem 12,8 Punkte, dann auch relativ wenig Touches beziehungsweise Field Goal Attempts mit 8,9 pro Spiel. Das hat sich zwar über die Jahre immer ein bisschen gesteigert, aber doch eher im Nachkommabereich alle Stats. Also ich warte auf eine Breakout Season von Jonas Valančiūnas und zu meiner Wette kommen wir dann gleich. Wen hast du da auf der Uhr? Ich habe tatsächlich DeMar DeRozan, weil ich glaube, dass er für Statistik-Aficionados immer ein interessanter Spieler ist, weil große Teile der Saison sein Real Plus Minus, seine RPM-Numbers zum Beispiel recht mau waren. Sprich, wenn er abseits oder nicht auf dem Feld stand, haben die Raptors eigentlich sehr gut gespielt mit Kyle Lowry als Point-Spielern, die ergänzt haben für DeMar DeRozan. Ich glaube, dass er, wenn er zum Korb zieht, wie letzte Saison, durchaus ein extrem guter Two-Guard sein kann. Wenn er aber denkt, er wäre Kobe Bryant und irgendwie nur Halbfeldschüsse, lange Zweier hochjackt, die dann irgendwie contested sind, das ist ziemliches Gift für ein Team, nicht nur, weil im Prinzip die meisten Leute nur drumherum stehen, sondern weil das nicht wirklich erfolgsversprechend ist, was Offensive Rebounds betrifft. Du bindest die Spieler nicht ein, die sehen den Ball nicht, etc. Ich bin der Meinung, dass DeMar DeRozan wahrscheinlich der wichtigste Spieler ist, was so den langfristigen Success der Toronto Raptors betrifft. Insofern bin ich gespannt, ob er noch eine gute Saison dranhängen kann. Am Ende des Tages sagt man ja auch immer, dass viel mit der Lust von Kyle Lowry zu tun hat. Er hat jetzt doch über die letzten beiden Jahre zumindest konstante Leistung gebracht. Davor war es ja immer wieder ein Auf und Ab, kein Trainingsweltmeister, Gewichtszunahmen und. Vielleicht aber auch, das ist ja schon einigen Spielern so gegangen, er hatte jetzt eine zwar von der Bank, aber doch dann relativ viele Minuten im Team USA bei Olympia, war umgeben von anderen Superstars in der NBA, von anderen Allstars. Vielleicht führt das ja dazu, dass er so ein bisschen erwachsener geworden ist und dann eben neben DeMar DeRozan wirklich zu einer festen Größe wird. Möchtest du meine Wette zuerst hören oder möchtest du deine Wette zuerst sagen? Ich sag meine zuerst, weil meine ist zwar auch auf Jonas Valančiūnas bezogen, aber nicht so cool wie deine. Das weiß ich aber nicht. Ich war ein bisschen überrascht, als ich mir angeschaut habe, wie so seine durchschnittliche Spielzeit war die ersten Jahre. Und die ist recht niedrig gewesen. Ich möchte dich jetzt nicht unter den Bus werfen, aber was meinst du denn, wie viel durchschnittlich er auf der Platte stand letztes Jahr? Ja, ich hab's ja gerade vor mir. 26 Minuten. Ja, und das ist super echt wenig. Ja, voll. Er hat bislang in seiner gesamten Karriere noch nicht die 30 Minuten gesehen. 28,2 in seiner Sophomore-Saison war das höchste. Ich hau jetzt einfach mal raus, in Anbetracht des dünnen Kaders haut er 34 Minuten, mehr als 34 Minuten aus Parkett diese Saison. Ah, die kann ich leider nicht annehmen, weil ich damit meine eigene Wette torpedieren würde, die nämlich ist, dass seine Breakout-Season bevorsteht und dass er das erste Mal in seiner Karriere ein Double-Double auflegt mit 16 und 10. Das würde ja bedeuten, da hätte ich das auch bei Under gesetzt, 16 und 10. Ne? So, und das würde ja bedeuten, dass ich davon ausgehe, dass er mehr Minuten spielt. Also vielleicht ist die erste Wette tatsächlich eine, die wir beide nicht annehmen. Was hältst du denn davon? Du gehst, wir machen jetzt mal ein bisschen coole Sachen, ja. Wir sagen, wenn du einfach nur Rebounds und Punkte addierst, ja, wären das nach Adam Riese 26. Und ich sage, diese Addition ist größer bei Jahlil Okafor als das, was du sagst bei Jonas Valanciunas. Moment. Die, ja, also, das nehme ich an. Ich sag locker, ja, 18 und 8 sind auch 26, aber mehr als das. Okay? Nee. Weil damit sprechen wir nachher schon ein bisschen über Jahlil Okafor und ich glaube, da haben wir ein bisschen gesprochen. Also, warte mal, Punkte plus Rebounds größer als Okafor als Valanciunas. Bucket. Wunderbar. Lecker, das ist. In den Books. So, dann kommen wir zum zweiten Team. Wir gehen ja nach dem Record. Prediction, Junge. Ach so, Entschuldigung. 56, 26 letztes Jahr. Ja, Entschuldigung. Ich sag minus 4 Siege, sprich 52 und 30. Oh, mein Over-Under sind sogar 50. Ich glaube, das geht echt ein bisschen nach unten. Tatsächlich. Ich glaube, solche Sachen wie zum Beispiel die Assists, das zweitschlechteste Team zu sein, dann der Frontcourt, der echt dünner geworden ist, dann die Stats mit der Pace und. Ich glaube wirklich, dass letztes Jahr ein krasses Overachievement war. Ich bin bei 50. Okay, cool. Habe ich auch vorher gemacht. Ich habe es nochmal, ich habe erst 50, dann 51 und habe es dann auf 52. Bam. Ich glaube, dass der Backcourt schon sehr gut ist und der Osten noch nicht reif für wirklich viel Konkurrenz. Achtung, Überleitung. Da werden die Boston Celtics was gegen haben. Genau. 48-34 letztes Jahr und so ein bisschen der Darling, glaube ich, unter den Basketballfans. So auch bei mir. Ich sag jetzt einfach mal großspurig, das, was wir jetzt mehr über Boston reden, reden wir einfach weniger über die Brooklyn Nets. Insofern fangen wir mal an, natürlich bei dem großen Fisch, der an Land gezogen worden ist. Ist er denn ein großer Fisch? Fragezeichen. Horford wurde unter Vertrag genommen, Al Horford von den Hawks für 4 Jahre und die stattliche Summe von 113 Millionen. Zusätzlich, vielleicht leite ich das direkt über zu dir, die beiden großen Signings, nämlich der Nummer 3 Pick, Jaylen Brown ebenso. Du hast da so einen Star, vermeintlichen Superstar, Seasoned Vet und eben den Rookie an Nummer 3. Was sagst du zu diesen beiden Signings? Also über Al Horford haben wir ja schon mal ein bisschen gesprochen. Ich glaube nicht, dass er das Superstar-Signing ist, auf das die Boston Celtic-Fans jetzt die letzten Jahre gewartet haben, sondern er ist der, wie hatten wir es genannt, so ein bisschen der Wegbereiter, dass es überhaupt in Zukunft zu einem Superstar-Signing kommen kann. All-Star, selbstverständlich, klasse Spieler, absolut den Frontcourt um 180 Grad nach vorne gepusht, aber ich glaube eben doch noch nicht der Spieler, der dann wirklich den letzten Schritt macht, sie zu einem Championship-Contender zu machen. Ja, Jaylen Brown an Nummer 3 gedraftet, das ist ja eigentlich der noch besser als bei den Toronto Raptors, wenn du ohnehin schon ein gutes Team hast und in der Vergangenheit clever getradet hast, so wie sie es mit den Brooklyn Nets gemacht haben, dann ist das natürlich der absolute Luxus, mit einem ohnehin schon gespickten Team an guten Rollenspielern, jetzt auch einem All-Star, beziehungsweise Isaiah Thomas dann vielleicht mit einem Borderline zweiten All-Star, dass du dann nochmal Nummer 3 ziehen kannst, natürlich klasse. Wird sich zeigen, wie Jaylen Brown hinter Jay Crowder oder wenn sie Smallball spielen, vielleicht auf der 4 hinter Amir Johnson Spielzeit bekommt, aber sie haben alle Zeit der Welt, ihn in Ruhe auszubilden. Ich hoffe nur nicht, dass es so wird wie bei Marcus Smart, der sich doch in den letzten Jahren nach seinem Eintritt in die NBA immer so ein bisschen hinten anstellen musste und ich das Gefühl habe, dass man bei ihm aufpassen muss, dass jetzt seine Entwicklung nicht stehen bleibt. Also er braucht mehr Spielzeit und ich hoffe, dass sie bei Jaylen Brown das vielleicht ein bisschen aggressiver angehen und ihm auch zutrauen, da mehr Minuten spielen zu lassen. Aber zusammengefasst, ein Pick an Nummer 3, wenn du ohnehin schon ein Playoff-Team hast, plus Al Horford einen All-Star zu ziehen. Es gibt schlechtere Off-Seasons als die der Boston Celtics. Ja, sehr gut zusammengefasst. Sehr, sehr clever agiert wieder mal, muss man sagen. Danny Ainge und vor allem, glaube ich, auch Brad Stevens, der da ein bisschen eine Hand in der Entscheidung hat. Jaylen Brown ist sexy genug für alle anderen Teams, um ihm eventuell in einem dieser vermeintlichen Blockbuster-Trades, den ja viele Leute erwarten, dann eben abzugeben als Centerpiece. Gleichzeitig ist er aber versiert genug und eben, was die Position betrifft, passend genug für das derzeitige Team, um eventuell ihn auch nicht abzugeben und im Kader zu belassen. Ich glaube, dass man dann tatsächlich häufig Lineups mit Jay Crowder auf der 4 haben wird. Jay Crowder ist einer der physischsten Smallball-Vierer, sage ich jetzt mal, dieser Prototypen. Insofern wird da durchaus Spielzeit hinter Crowder auf der 3 zu finden sein. Sehr, sehr gut. Man muss allerdings auch immer vorsichtig sein, so sehr Boston so ein bisschen der Liebling ist, das ich ja erwähnt hatte. So gut gedraftet haben sie jetzt nicht, vor allem weil es recht viele späte First-Round-Draft-Picks gab in den letzten Jahren. Da tease ich jetzt einfach schon mal mein Most to Prove, sind tatsächlich die Plethora of First-Round-Picks, die sich noch im Kader tummeln. Fängt an bei Terry Rozier, der eine sehr, sehr gute Summer League hatte. Ich muss sagen, die Spiele, die ich in der Summer League gesehen habe, waren zu 80% mit Boston-Beteiligung. Und da hat Terry Rozier tatsächlich gezeigt, dass er so einer dieser Sophomore-Spieler war, die Mangamon Boys waren. Der hat also tatsächlich viel gelernt auf der Bank, wenig gespielt letztes Jahr hinter Isaiah Thomas und Marcus Smart. Und das ist eine Sache, wo ich sehr gern mit dir reden möchte drüber, weil ich prophezeie, dass Terry Rozier mehr Spielzeit bekommen wird dieses Jahr und man dadurch, du wirst erahnen, worauf ich hinaus will später, man Überangebot auf der 1 hat an Talent. Ich glaube, dass James Young und RJ Hunter, andere First-Rounder, die sich noch im Kader befinden, eher Trade-Masse sein werden. Ich glaube nicht, dass die sich zu variablen Rollenspielern in der NBA entwickeln werden können. Wobei ich glaube, dass Terry Rozier, wie gesagt, schon sich dieses Jahr im Kader etablieren wird. Ja, was Trade-Masse zum Beispiel angeht, also James Young wurde, glaube ich, damals an, ich weiß nicht, irgendwie in den 20ern gezogen oder wurde er früher gezogen? Ich weiß das gar nicht mehr ganz genau, aber 14, glaube ich. 14, okay, 14. Irgendwo so in dieser Sphäre. Also ich glaube auch, dass Jaylen Brown, James Young und der Brooklyn-Pick, sie haben ja nicht nur einen Brooklyn-Pick, mit dem sie jetzt Jaylen Brown gezogen haben, sondern sie haben ja den nächsten auch noch, dass das Paket sein wird, mit dem sie relativ aggressiv nochmal im Februar in den Markt gehen werden. Zu Terry Rozier, naja, ich hatte es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, sehe das gar nicht so anders, so viel anders als du. Ich mache mir halt ein bisschen Sorgen um Marcus Smart. Eigentlich war, als er in die NBA gekommen ist und auch in der ersten Saison von uns beiden so ein, ja nicht Lieblingsspieler, aber jemand, den wir schon abgefeiert haben, weil er eben so wie so ein Pitbull in der Defense total immer noch. Ja, immer noch. Er ist immer noch in meinem Team, Mann. Er ist immer noch in deinem Team, aber vielleicht wirst du auch ihn irgendwann aus deinem Team nehmen müssen, weil er einfach nicht genug Spielzeit kriegt. Und das Training Camp und die Preseason werden jetzt zeigen, ob er sich durchsetzen kann auf der 1, denn Isaiah Thomas, Avery Bradley könnte die 1 auch zwischenzeitlich mal spielen. Terry Rozier, James Young, du hast die ganzen Guards genannt. Gerald Green ist auch noch von Miami gekommen, der auch sicherlich seine 2 Minuten auf einer Guard-Position bekommen wird. Ich hoffe nicht, dass er da den kürzeren zieht, weil eigentlich halte ich recht viel von ihm. Marcus Smart ist auch, wie du gerade gesagt hast, Jay Crowder, ein Spieler, der mehrere Positionen verteidigen kann, bis zur 3 hoch, vielleicht sogar gegen kleine Vierer mal ab und zu für ein paar Minuten. Aber um das mal vorwegzunehmen, er ist auch mein Spieler most likely to be traded, wenn wir jetzt mal nicht von einem Blockbuster-Trade um den Top-Rookie ausgehen, sondern von vielleicht einem kleineren Move, dann wäre Marcus Smart vielleicht irgendwann entbehrlich. Ist es so, genau. Ich hab's, das war jetzt sehr empathisch. Ich hab's nämlich genauso aufgeschrieben und sehe es tatsächlich ähnlich. Marcus Smart hat eine sehr hohe Trade Value, was er defensiv aufs Parkett gelegt hat, ist fantastisch. Ja. Es gibt so eine Compilation, die ich euch ans Herz legen möchte, wo er Tatsächlich Paul Millsap verteidigt in dem, während der Regular Season. Das war ein Spiel, wo Paul Millsap, glaube ich, 40 gescored hat. Boston hatte überhaupt keine Antwort auf ihn und im vierten Viertel war dann auf einmal Marcus Smart der Hauptverteidiger von Millsap, der natürlich postwendend immer in den Post wollte und den Arsch ausgestreckt hat. Marcus Smart hat sich keinen Zentimeter bewegt. Im Gegenteil, er hat so effektiv Paul Millsap verteidigt wie kein anderer Spieler, wahrscheinlich in der gesamten im gesamten Monat in der Eastern Conference. Und das in a nutshell ist im Prinzip alles, was Marcus Smart ausmacht: diese Tenacity, dieser unglaubliche Ehrgeiz, dieser Wille, dieser Biss. Mhm. Und was ja ihn auch attraktiv macht für die meisten Teams. Aber ich glaube, dass man hinter Isaiah Thomas eben eher so einen Aufbauspieler braucht, wie es dann tatsächlich Terry Rozier vielleicht ist, der ein bisschen so Kontrastprogramm macht, den Floor General gibt, Change of Pace, der vielleicht auch ein bisschen gefährlich werden kann beim Zug zum Korb. Das ist bei Marcus Smart nicht der Fall. Und du hast eigentlich genug Perimeter Defender, gerade in Avery Bradley, der letztes Jahr das erste Mal im First Team All Defense gewählt worden ist, was letztlich insgesamt einen Abgang von Marcus Smart doch möglich machen könnte. Ja, absolut. Also Terry Rozier würde wahrscheinlich die Rolle des Point Guards doch klassischer interpretieren, als Isaiah Thomas das macht, der eher so ein Shoot-First-Scoring-Point-Guard ist. Most to prove. Ich habe Al Horford bei mir auf der Liste und zwar deswegen, weil er aus dem System der Atlanta Hawks, wo es keinen Star gibt, jetzt als Star zu den Boston Celtics gegangen ist. Unterm Korb die absolute Nummer 1 Option ist, nicht mehr vielleicht sogar in Teilen wie bei Atlanta die zweite Geige spielt neben Paul Millsap oder sogar hinter Paul Millsap. Und jetzt, ich war tatsächlich, ich greife mal mit meiner Wette ein bisschen vor, ich war tatsächlich ziemlich überrascht, als ich gesehen habe, dass Al Horford in seiner ganzen Karriere erst einmal ein Double-Double aufgelegt hat, über eine Saison hinweg. Erst einmal über 10 Rebounds und einmal und über 10 Punkte gleichzeitig. Und ich glaube, da muss jetzt mit seinem neuen Vertrag, mit der Rolle, die er jetzt bei Boston hat, ein bisschen mehr kommen. Deswegen ist meine Wette an dich, dass Al Horford das erste Mal in seinem Leben eine 2010-Saison spielen wird, da er auch bei den Atlanta Hawks, und das ist der Hauptgrund, warum ich das sage, neben der Nummer 1-Option nur 14,8 Field-Goal-Attempts in der letzten Saison hatte. Das wird bei Boston, wie gesagt, ich sehe da sonst keinen anderen unterm Korb, der ähnlich viele Würfe bekommen wird bei Boston anders werden. Insofern 2010 Al Horford, Nummer 1 Option, most to prove. Mein Angebot an dich. 2010 nehme ich gerne an. 5 Punkte sind schon happig, die er dann mehr scoren sollte. Ja, genau. Letzte Saison 15,2 und 7,3. Übrigens einmal hat er es tatsächlich geschafft, ein Double-Double aufzulegen. 2012, 13, 17, 4 und 10, 2. Aber 2010 wäre natürlich schon eine Hausnummer. Also sagen wir mal, sagen wir mal so, ich habe es ein bisschen an den Field Goal Attempts festgemacht, weil 5 Punkte mehr finde ich auch viel. Aber wenn du jetzt überlegst, dass er wirklich der Star des Teams sein soll, und nehmen wir mal an, er würde von 14,8 Field Goal Attempts auf 20 Field Goal Attempts pro Spiel gehen, was er jetzt für jemanden seines Kalibers in anderen Teams gar nicht so außerhalb des Möglichen ist oder eigentlich eher im Durchschnitt liegen würde. Und bei diesen mehr Field Goal Attempts 50% schießen würde, weil er der Spieler ist, der am nächsten unterm Korb steht, dann ist es durchaus realistisch. Ja, gleichzeitig muss ich sagen, ich würde es auch ein bisschen daran festmachen, von wo er die Abschlüsse sucht. Er war immer eher so der klassische Pick-and-Pop-Spieler bei Atlanta. Das hat man immer gesehen, dass er dann irgendwie dann für einen 15-Footer oder 12-Footer dann eben hochgestiegen ist zum Jumper. Das schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Letztes Jahr hat er im Prinzip 60% oder sowas außerhalb von 10 Feet geworfen. Das muss wahrscheinlich sich eher ein bisschen mehr in die Zone verlagern, dass er da auch mal mehr ans offensive Brett wieder gehen sollte. Das ist bei Atlanta traditionell nicht wirklich der Fall. Insofern ist so ein Schritt, wie du es sagst, vielleicht schon möglich. Ja, und ich nehme dich aber trotzdem an. Sehr gut, ich schreibe es mir auf. Al Horford 2010, check. Vielleicht auch ganz interessant, ich weiß gar nicht, also von außen sind die Boston Celtics jetzt auch kein starkes Team. Sie sind auf Platz 28, was die 3-Punkte-Percentage angeht. Ich würde aber trotzdem nicht den, oder ich halte es für risikoreich, jetzt Al Horford auch noch runterzuziehen, weil man sagt, die anderen aus dem Team, gerade die kleineren Positionen, schießen auch schlecht von der Drei, sondern ich würde ihn tatsächlich auch eher in der Zone interpretieren oder da schalten und walten lassen. Also Check an Al Horford, Wette angenommen. Ich sage tatsächlich, dass die Boston Celtics im Defensivrating unter die Top 2 Teams der Liga kommen. Das wäre nochmal ein weiteres Improvement zu letzter Saison. Letzte Saison waren sie Vierter im Defensivrating. Und ich glaube, dass sie jetzt unter die Top 2 kommen. Ich habe erst gesagt, sie werden das beste Team defensiv. Da müssen wir dann nochmal gucken, ob die San Antonio Spurs eventuell was dagegen zu sagen haben. Die Memphis Grizzlies und Konsorten. Aber ich würde sagen, dass sie entweder Erster oder Zweiter. Ja, das gehe ich mit, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die nicht nur die San Antonio Spurs, sondern auch die Golden State Warriors da ein Wörtchen mitzureden haben, was das Defensivrating angeht. Das gehe ich mit. Ich glaube, unter den ersten beiden landen sie nicht. Vielleicht werden auch knapp, aber 3 oder 4 ist, glaube ich, das, wo sie sich am Ende wiederfinden werden. Defensive Rating angenommen. Phil, Prediction. 1-48, 34 zur Erinnerung letztes Jahr. Ja. Ich sag, das geht 5 nach oben. Und witzigerweise bedeutet das natürlich dann gleichzeitig auch den Division-Titel. 53-29. Habe ich genauso. Over under 53. Und ich sage ja auch, gerade eben haben wir über Toronto gesprochen, dass sie die Atlantic gewinnen werden. 53 Siege. Oh, das wird spannend, wenn wir am Ende mal die Divisions tatsächlich zusammenrechnen. Nein. Das tun wir nicht. Machen wir nicht? Meinst du, was ja, aber, weil wir dann wieder nach unten und oben ja, weil wir dann müssen. Ungefähr 30 Siege zu viel in der gesamten Liga haben. Wo müssen die dann her? Dann ziehen wir die einfach von Brooklyn ab. Dann haben die minus 20. Mein Nachbar ist wieder nackt auf seinem Balkon. Was soll denn die Scheiße, Mann? Jedes Wochenende, Alter. Das passt. Das ist quasi eine Überleitung zu den New York Knicks. Dein Nachbar ist nackt auf dem Balkon. Was ist das für eine Überleitung? Das ist eine grandiose Überleitung, weil das wieder Anspruch und Wirklichkeit der New York Knicks-Fans total widerspiegelt. Okay. Die denken, sie könnten nackt auf den Balkon gehen und haben einen Körper wie Adonis. Aber leider sieht es so aus, dass sie nicht ein Team und einen Körper haben wie Adonis. Überleitung Zwinker, Zwinker. New York Knicks letztes Jahr 32-50, du weißt es wie kein anderer, aber dann kam der Sommer. Wir haben recht viel über die New York Knicks letzte Woche gesprochen, insofern fasst doch bitte nochmal zusammen, was da so abging bei euch. Geil. Ende. Nein, was ging bei uns ab? Also relativ, das Team wurde zum zweiten Mal, vielleicht sogar zum dritten Mal, wenn man so möchte, fast komplett umgekrempelt. Calderon weg, Robin Lopez weg, Jerian Grant weg, Aflalo weg, Langston Galloway weg, Kevin Seraphin dazugekommen sind. Natürlich einmal der Trade für Derrick Rose, in dem einige von den gerade genannten dann nach Chicago oder von da aus weiter verschifft worden sind. Courtney Lee. Mit das Signing, was mir am besten gefällt. 3-and-D-Spieler haben wir lange nachgesucht. Jemand, der wirklich auf dem Perimeter mindestens 2 Positionen verteidigen kann und gerade auch auf der 2 oder auf der 3 dann vor allem Entlastung für Carmelo Anthony zusammen mit Lance Thomas bringen kann, den die Knicks auch re-signed haben. Insofern defensiv da stärker geworden. Joakim Noah, Center-Signing, vor allem erhoffe ich mir von Noah tatsächlich in der Offensive, dass er sein Passspiel, das, was ihn in Chicago stark gemacht hat, nochmal so zeigen kann, wie es vor ein paar Saisons da unter Thibodeau war. Und natürlich, dass er Kristaps Porzingis zeigt, wie man in der Zone verteidigt, wie man mit Ellbogen verteidigt, wie diese, das, was du gerade über Marcus Smart gesagt hast, ist quasi auf der Center-Position für mich Joakim Noah. Da habe ich riesen viel Bock drauf. In der zweiten Reihe Justin Holiday ist im Derrick Rose Trade dazugekommen. Brandon Jennings für 1 Jahr 5 Millionen gesigned. Für mich eines, was jetzt die Low-Risk Signings angeht oder auch die Nummern, die da beziehungsweise die Gehälter, die dahinter stehen, vielleicht eins der besten Signings der Offseason. Ich habe Bock auf das Team, aber du hast schon gesagt, Anspruch und Wirklichkeit werden sich vor allem in der Gesundheit der Spieler zeigen und das kann man nicht predikten, ob Rose fit bleibt. Melo hat's am Knie gehabt. Wie kommt Porzingis damit klar, im zweiten Jahr wirklich noch mehr Spielzeit zu bekommen? Joakim Noah, Brandon Jennings waren Achillessehne verletzt und. Wenn wir es schaffen, dass diese genannten Spieler, gerade vor allem die Leistungsträger, 65 Spiele plus machen, dann sehe ich diesem Jahr sehr positiv entgegen. Ja, ich glaube, man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil das Pendel in der öffentlichen Debatte, was die Nix betrifft, jetzt so ein bisschen wieder in die andere Richtung ausschlägt, so dass die Helmekeule wieder sehr viel geschwungen wird und gesagt wird, ha, ja, hier 2011er Championship Contender oder sowas. Das ist ja alles richtig, aber man muss auch dazu sagen, dass während der Noah-Vertrag vor allem auf die letzten Vertragsjahre hin ein ziemliches Risk war, oder ein ziemliches Risiko darstellt, der Rose Trade im Prinzip genau das andersherum ist, nämlich ein Low Risk High Reward Move. Man hat ein Jahr jetzt, wo man Derrick Rose unter Vertrag hat, hat dafür nicht so viel abgegeben. Jerian Grant ist jetzt nicht unbedingt ein Baustein, auf den Franchises irgendwie neu aufbauen können. Ist ein netter Spieler, aber mehr jetzt auch nicht unbedingt. Und da wird man jetzt evaluieren, wie das Team sich zusammenfügt. Wenn es nicht hinhaut, wird man ihn nächstes Jahr nicht weiter unter Vertrag nehmen. So ist jedenfalls die Logik dahinter. Insofern muss ich jetzt sagen, macht durchaus Sinn, wenn man sagt, und das ist jetzt schon eine Frage, die Christian Löffler uns bei Twitter gestickt hat, glaube ich, inwieweit ist das der richtige Weg für Kristaps Porzingis? In dem Fall stellt sich diese Frage nicht, weil es offensichtlich der Weg für Carmelo Anthony ist. Nämlich ein Win-Now-Weg, der eingeschlagen worden ist, in dem man vermeintlich große Namen hinterhergelaufen ist und die man signed. Man hat das Team auf dem Papier sportlich verbessert. Ob tatsächlich Joakim Noah mit vermeintlich 50 bis 60 Spielen so ein Upgrade ist zu Robin Lopez mit 82 Spielen, wird sich zeigen. Aber generell ist das ein Team, was darauf aufgebaut ist, jetzt oder nächstes Jahr wenigstens eine Playoff-Runde zu gewinnen. Gebe ich dir recht. Also es ist nicht für diese Signings, die gemacht worden sind, sind nicht für die Zukunft gemacht worden, sondern eher für die, oder nicht für die mittelfristige oder langfristige, sondern für die nahe Zukunft gemacht worden. Allerdings muss ich sagen, ich finde die Diskussion Porzingis gegenüber viel zu negativ. Was das für seine Entwicklung bedeutet, ist für mich erstmal Ruhe. Letztes Jahr in der schlechten Saison der Knicks war der Fokus absolut auf Kristaps Porzingis. Damit musst du als 20-jähriger Typ, der mit 19 unter buhrufendem im Draft in die NBA gekommen ist und Europäer, die sowieso bei vielen Fans immer einen schwierigen Stand haben, damit musst du erstmal umgehen können, so im Fokus der Öffentlichkeit zu sein. Das wurde jetzt, da alle auf Derrick Rose gucken, da alle auf zum Beispiel auch Joakim Noah gucken. Ich glaube, da hat er jetzt so ein bisschen mehr Zeit zum Durchatmen und sich auch langsamer zu entwickeln, wie es ein 20-Jähriger machen sollte. Seine Peak, um Gottes Willen, Klopf auf Holz, wenn er verletzungsfrei bleibt, wird sowieso noch 4, 5, 6 Jahre auf sich warten lassen, bis er in seinen Mitzwanzigern angekommen ist. Also hat er vielleicht jetzt vor allem die Chance, von Veteranen zu profitieren, seine Rolle langsam zu finden. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt vor allem zu Lasten seiner Entwicklung geht, dass jetzt mehr prominente Namen im Team sind. Letzte Frage von mir an dich, die nicht nur für mich interessant ist, sondern für alle Knicks-Fans vor allem. Wie viel Leine hat Jeff Hornacek als Coach? Naja, ich glaube schon, dass dass Phil Jackson eingesehen hat, dass man es nur mit Buddies wie Derek Fisher eben oder Kurt Rambis nicht reißen kann, sondern dass er sich moderneren Basketball in Form von Jeff Hornacek, der das ja bei den Phoenix Suns in zumindest einer Saison, wo er, glaube ich, Zweiter im Coach of the Year Voting geworden ist, eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, dass eben vor allem dieses eine Pick-and-Roll-Liga ist und nicht eine Triangle-Offense-Liga. Er wird mit Sicherheit darauf bestehen, dass Hornacek weiterhin Elemente der Triangle läuft. Das ist auch für mich kein Problem, weil es ganz, ganz viele Teams gibt, die einfach Auftakthandlungen der Triangle laufen lassen, aber man darf sich eben nicht sklavisch daran festhalten. Deswegen hoffe ich, durch das Spielermaterial, was wir jetzt haben, Pick-and-Pop mit Porzingis, mit Melo, Pick-and-Rolls mit Derrick Rose laufen, dass es vor allem ein bisschen schneller wird, dass es ein bisschen effizienter wird und dass es einfach nicht so ausrechenbar wird. Und ich glaube, wenn sich das einigermaßen eingespielt hat, dann wird man ihn schon in Ruhe arbeiten lassen. Am Ende des Tages ist aber natürlich trotzdem immer dieser Schatten von Phil Jackson über allem, was die Knicks machen. Ja, cool. Ich muss dazu sagen, einziger Wermutstropfen in der Hinsicht ist, dass man Jeff Hornacek nicht die Leverage gegeben hat, seinen eigenen Staff sich ein bisschen zusammenzusuchen. Das hat natürlich auch immer so ein bisschen mit Renommee und Prestige des jeweiligen Chefcoaches zu tun. Jeff Hornacek ist jetzt noch nicht so ein ausgebuffter langjähriger Veteran an der Seitenlinie. Insofern hat man ihm da so ein bisschen so ein ja, Kettenhund dann noch dazugegeben in Kurt Rambis. Das ist natürlich nicht das beste Gefühl, wenn dein potenzieller Nachfolger und derjenige, der vorher Interimscoach war, dann mit dir auf der Bank sitzt. Das wird ein bisschen happig, wenn es da mal irgendwie eine fünf Niederlagenserie oder Gibt's fünf nicht. Niederlagen in Folge gibt. Wäre ich mir nicht so sicher. Das, Also ich hoffe, das Beste, was euch passieren kann, ist, eine Saison zu Ende zu führen, egal wie es ausgeht mit Jeff Hornacek, und dann meinetwegen zu gucken, was müssen wir machen. Ja. Aber unter der Saison wieder irgendeinen Scheiß zu veranstalten, muss ich ganz, ganz, ganz von abraten. Pornoverbot. Ist fast immer eine schlechte Idee. Pornoverbot im ganzen Team. Sofort auf allen Laptops und Handys YouPorn und so weiter sperren. Und Twitter und so am besten auch noch. Und Central Park auch gesperrt. Central Park auch gesperrt, Stripclubs gesperrt. Die sollen in so ein, alle in so ein Michelin-Männchen-Kostüm irgendwie eingewickelt werden, damit sie sich auch bloß nicht verletzen oder nicht auf irgendwelche Faxengedanken kommen. Most likely to be traded und most to prove. Lance Thomas ist wohl ein Spieler, der ganz gute Trade-Value hat, passabler Vertrag. Ich glaube zwar nicht, dass er getradet wird, jetzt gerade unter Vertrag genommen, wieder für, glaube ich, 3 Jahre sind es oder was. Ist aber durchaus ein Spieler, der interessant sein kann, weil noch nicht super alt und mit Potenzial. Ja, ich habe Kyle O'Quinn, weil einer der besten Verträge der NBA vielleicht, verdient 4 Millionen. Bester Bart. Besser Bart, vollster Bart, auch keine Lücke drin. Krass, sieht aus wie ein Teppich. Sowas, ganz ehrlich. Sieht aus wie ein Teppich. Ich muss auch dazu sagen, auch hier Fisch. Ja. Ich verstehe nicht, wie Leute so einen Bart haben können. Wie ein Teppich, wirklich, ja. Du sagst es. Ja, 4 Millionen pro Jahr, also was die den neuen Salary Cap angeht, ein absolutes Schnäppchen, vielleicht dann als Trade Asset gar nicht so verkehrt. Most to prove ist, glaube ich, relativ offensichtlich, ist für mich Derrick Rose. Also ich glaube, da gibt's keinen Spieler bei den Knicks, der so viel Ehrgeiz hat oder auch jetzt durch den Szenenwechsel von Chicago nach New York, der so viel ja Potenzial in sich hat, was er durch Verletzungen nicht abrufen könnte, und der jetzt in dieser Saison die Chance hat zu zeigen, dass er doch zu einem der Besten auf seiner Position gehört, wenn er denn fit ist. So, du kannst jetzt direkt eigentlich vorher sagen, du nimmst die Werte an oder lehnst sie ab. Du wirst wahrscheinlich sagen, du nimmst sie an, aber dann musst du eigentlich dir die Ohren zuhalten. Ich sage, Derrick Rose wird unter all den Kategorien und Nummern, die ich jetzt sage, drunter landen. Um es anders zu formulieren, er wird diese Zahlen nicht erreichen. Und das nennt sich nicht eins, sondern alle. 16 Points per Game. 3 Rebounds per Game. 5 Assists per Game. 41% Field Goal Percentage. Alles drunter. Nee, nehme ich an. Ich glaube nicht, dass er so viel scoren wird, weil die Optionen über Melo und Porzingis dann doch vielleicht ein bisschen stärker sind. Ich glaube aber, dass er mehr Assists verteilen wird als 5, und ich glaube auch, dass er am Ende, dadurch, dass er nicht viele Schüsse von außen hoffentlich nehmen wird, sondern viel dafür gedrillt wird, zum Korb zu ziehen, dass er besser schießt als 41%. Also teilweise gebe ich dir recht, was ich auch gar nicht schlimm fände. Ich glaube, er muss nicht die erste Geige im Team spielen, aber teilweise sind mir die Werte dann doch zu schlecht. Also nehme ich an, vor allem wegen Assists und Fico Percentage. Okay. Meine Wette an dich, Kristaps Porzingis wird der einzige Spieler in der NBA, der plus 2 Blocks im Spiel, 45% aus dem Feld und plus 36% von der Dreierlinie schießt. Oh, was ist denn mit den Blocks? Da muss ich eigentlich gerade mal nachgucken. Wie viele Blocks hat er denn letztes Jahr gehabt? 1,9. Plus 2, sehr über 36% von der Dreierlinie, was auch eine kleine Steigerung wäre. Und 45% aus dem Feld ist ungefähr das, was er letztes Jahr geschossen hat. Es gibt aber verbessert. Gehst du auf bitte. 38 hoch? Was, Dreier-Percentage? Ja. Nein, bist du Jack, auf keinen Fall. Nee, weil sonst nehme ich 37. Wieso sollte er sich nicht verbessern, Mann? Er ist kein Rookie mehr. Es gibt keinen anderen Spieler, der das macht. Phil. Ich gehe. 2 Blocks sind auf jeden Fall drin. Gut, dann sage ich plus 37% von der Dreierlinie. 2, okay. Komm, nehme ich an, weil es so ein cooler. Warte, nee, warte, wir machen es noch anders. Ich sage, insgesamt stehen dahinter 18 und 9. Du, vergiss mal die Dreier-Percentage. Nenn mir die Anzahl von versenkten Dreiern pro Spiel. Warte, da muss ich jetzt aber erstmal gucken. Wie viel hat er letztes Jahr gemacht? 1,1 bei 3,4 Attempts. 1,1 hat er gemacht? Sagst du, dass das, gehst du, bist du bereit, zu 1,8 hochzugehen? Ja. Ja. Und scheiße, und ja. Ja, also, 1,8 Dreier pro Spiel, 2 Blocks pro Spiel und über 36% von 3. Okay. Okay? Deal. KP. Mein Gott, das war mal eine schwere Geburt. So, die, deine Wette. Ach nee, die haben wir schon. Entschuldige, ja, habe ich schon. Die Predictions. Die Predictions, so. Ach ja, die Predictions. Ich habe das Gefühl, dass du mir jetzt mit der Keule über den Kopf haust. Na, ich weiß schon, dass du so ein negativer Hansel bist, was das angeht. Sag. Ja. Sag. Also die gute Nachricht ist, ihr verbessert euch um 7 Wins. Was? Alter, um 7 nur? 39? Ja, so sieht's aus. Woher der ganze Hass? Warum? Also, ich weiß nicht, ich sehe es nicht mehr. Boah, da werde ich mich nicht über Dallas auskotzen dann, Phil. Oh je. Oh 44 je. Siege. Oh, das wird zu viel, Mann. 44, 12 Siege mehr. Ey, damit wird easily das beste Team verglichen mit der Vorsaison. Ja, und? Kann ja sein. Okay. Aber 44 Siege ist doch mit der, ich gehe ja von der fitten Starting Five aus, das ist doch nicht völlig aus dem Rahmen heraus, der Dritte in der Division zu werden. 7 Siege mehr ist schon echt, echt nicht wenig, was ein Improvement ist. Guck mal, was wir für eine Scheiße teilweise letztes Mal auf dem Platz hatten. Phil. Echt, also, wow. 39 Siege. Wir machen nächste Woche sofort die Dallas Division. Okay, steht in den... Kommen wir zu den Brooklyn Nets. Ja. 21-61. Ich glaube, da kommen wir ein bisschen schneller durch. Mhm. Was den Kader betrifft. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Signing von Sean Marks als GM, alte San Antonio Spurs Schule, hat sich ganz gut ausgezeichnet. Er ist zurück in die erste Runde im Draft, hat sich zurückgetradet in die erste Runde, hat nämlich Thaddeus Young zu Indiana abgegeben. Ich habe den Pick schon ziemlich gehatet, muss ich sagen. Insofern hat man sich da ein bisschen junges Talent in Kader geholt für einen Veteran, den man ohnehin wahrscheinlich abgeben wollte. Man hat Vets unter Vertrag genommen dieses Jahr in der Offseason in Luis Scola, Booker und Vasquez. Ich finde das ehrlich gesagt den richtigen Weg. Damit versucht man ein bisschen Ruhe, Stabilität in den Rebuild zu bringen. Vermeintlich junge Spieler, Rondae Hollis-Jefferson fällt da ein, der neue Rookie, ein bisschen Stabilität zu bringen und eben Spieler an die Hand zu legen, die sie ein bisschen mentoring können. Insofern dafür, dass man keine Picks bis ins nächste Jahrtausend hat, eigentlich eine vernünftige Offseason. Ja, finde ich auch. Jeremy Lin weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt der Weg ist, ihn da jetzt in den Backcourt zu holen oder ob man nicht dann doch noch ein bisschen weiter auf jüngere Spieler gesetzt hat. Aber im Grunde ist es immer der richtige Weg, wenn du jemanden hast, der aus der San Antonio Spurs Schule kommt, wenn du dem quasi das Zepter in die Hand gibst. Aber ja, alles in allem, schlechter kann es halt nicht laufen. Ne? Du wirst auch in diesem Jahr ein Team haben, was echt grottig sein wird, sowohl vom Spielerischen, von der Entwicklungsmöglichkeit der jungen Spieler als auch von der Platzierung am Ende und dir gehört dein Erstrunden-Pick nicht. Also Trade Value haben deine Spieler jetzt auch nicht unbedingt. Nehmen wir mal die beiden vermeintlich größten Namen in Lin und in Brook Lopez. Da wirst du dich jetzt nicht hoch in die erste Runde des Drafts traden können. Dann sowas wie Luis Scola noch dazu. Ja, kann man alles machen. Anthony Bennett gesigned, sehe ich hier gerade. Oh, naja gut, wen juckt's. Ja, das wird ein schlimmes Jahr. Also Jarrett Jack haben sie noch gewaved, sehe ich gerade. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mich jetzt nicht so mit dem Team befasst in den letzten Wochen, weil es einfach auch keine großartigen News gab. Aber mir fällt schon alleine schwer, jetzt irgendwie ein Most to Prove oder Most Likely to be Traded daraus zu ziehen. um ehrlich zu sein. Ja, Most to Prove ist bei mir auch kein Spieler, ist tatsächlich der Coach, Kenny Atkinson, Rookie Coach. Ich weiß nicht, ob du tatsächlich ein bisschen was zu ihm sagen kannst, weil er in den letzten 4 Jahren war er einer der Lead Assistants bei Atlanta unter Budenholzer, aber davor war er Assistant bei den Knicks. War dir das bewusst oder hast du mal was von ihm gehört? Ja, vom Namen her, aber ehrlich gesagt weiß ich jetzt, muss ich ganz ehrlich gestehen, nicht so richtig, welche Rolle er da gespielt hat. Aber es ist ja, das ist ja auch wie im Front Office, es ist ja gar nicht so schlecht, wenn du dir Leute holst, die halt mit so Systembasketball auch in den letzten Jahren groß geworden sind, vor allem in Atlanta oder dann in San Antonio im Front Office. Das ist ja schon in Ordnung, aber die haben halt das Spielermaterial nicht, was das umsetzen könnte. Also Systembasketball mit Jeremy Lin und mit Brook Lopez zu spielen oder auch Randy Foy von OKC, der gekommen ist, halte ich jetzt für relativ schwierig. Das Gute ist natürlich bei so einem Team, dass die Erwartungshaltung, ähnlichen Fall hatten wir ja bei den 76ers in den letzten Jahren, die Erwartungshaltung natürlich auch super gering ist und ein Coach für sich erstmal auch aus einer Lead Assistant Rolle in eine Head Coach Position reinwachsen kann, weil eben er jetzt nicht unter Druck steht, mit dem Team irgendwas reißen zu müssen, ne? Ja. Trade Brook Lopez. Ja, habe ich auch. Also macht, wenn dann Sinn. Ja. Muss man gucken, ob die Füße nochmal reichen für ein weiteres Jahr und wenn die Trade Value hoch ist und er 20 Punkte und 2,5 Rebounds averaged, dann kann man ihn vielleicht dann für einen First Rounder abgeben oder sogar ein bisschen mehr noch, First Rounder und Prospect oder sowas, und das wäre für den Rebuild auf jeden Fall wichtig. Ja, Most Approved habe ich Jeremy Lin. Er kommt jetzt nach Hause nach New York, also das da ist ja schon irgendwie, hat seine Basketballkarriere gestartet, auch wenn er nicht zu dem richtigen New Yorker Team zurückkommt, aber schon im Big Apple wieder Basketball zu spielen, nachdem er jetzt auch über Houston, was eine relativ unglückliche Station seiner Karriere war, dann nach Charlotte gegangen ist, und dann jetzt doch in so einem Team vielleicht auch die Starrolle dann nochmal übernehmen kann, glaube ich, ist er derjenige, der vielleicht auf den am meisten geschaut werden wird. Wir haben gerade bei Yao Ming über Vermarktungsmöglichkeiten gesprochen. Das ist natürlich in dem Markt für New York dann für Jeremy Lin auch nochmal eine große Option. Also vielleicht nicht nur unbedingt auf dem Court, aber auch auf dem Court mein Most Approved Player. So, kommen wir zu dem spannendsten Teil von dem Part über die Brooklyn Nets. Das sind die Wetten oder meine Wette, um es jetzt mal ganz arrogant zu sagen. Öffne Basketball Reference, bitte. Warte. Die Brooklyn Nets Seite. Yes. Sekunde, die habe ich im Hintergrund. Bitte nenne unserer werten Hörerschaft den Starting Point Guard, den Starting Shooting Guard und den Starting Shooting Forward. Kann man eigentlich jetzt Das sind Jeremy Lin, Randy Foy und Bojan Bogdanovic. Genau. Bojan Bogdanovic, Randy Foy und Jeremy Lin scoren alle zusammen im Durchschnitt weniger als Russell Westbrook. Krass. Warte mal. Russell Westbrook wird ja so bei 28, 29 vielleicht in diesem Jahr landen, würde ich mal meinen. Was das für eine Wette, Mann. Krass, wie schlecht die dann sind, Phil. Aber es ist doch so. Wird der Beste von den drei mehr als 15 Punkte scoren? Ja, vielleicht Lin, aber wenn dann Bogdanovic, 60... es ist Bogdanovic, er wird so 40 scoren. Und Lin wird was, 13 hinhauen. Nicht mehr als 13, Mann, auf gar keinen Fall. Das sind 27. Und Randy Foy wird 5 Minuten spielen und 5 Punkte maximal scoren. Und das sind alles die Ceiling aller Leute. Nein, Mann, ich nehme die an, wirklich, ich nehme die an. Das ist, ey, das wäre, nee, das ist zu wenig. Aber ich sag dir, es ist möglich und das macht die Wette ballsy. Das ist auf jeden Fall möglich und deswegen so peinlich, aber ich nehme die Wette an, weil ich glaube, sie werden mehr scoren als Russell Westbrook. So, aber wir gucken also, welcher Spieler Spiel 1 anfängt und das ist dann in Stone. Nicht, wer am meisten Spiele macht. Oder das so. Krasse ist ja sogar, ey, selbst wenn du austauschst und sagst, Randy Foy, da würde Gravis Vasquez spielen oder so, es ist scheißegal, wer da das spielt. Oh Gott. Weniger als Westbrook. You heard it here first. Okay. Meine Wette, auch mit einem Augenzwinkern natürlich, die... Meines ohne einen Augenzwinkern. Ja, okay. Ich glaube an meine Wette auch. So ist es ja nicht, aber am Ende des Tages machen sich unsere Wetten über die Brooklyn Nets lustig. Also meine... Mach meine Wette nicht schlecht. Mach ich auch nicht. Ich habe es ja schon angenommen. Meine Wette ist, nur hör mir zu, Brooklyn gewinnt weniger Spiele gesamt, als die Knicks auswärts gewinnen werden. Das war im letzten Jahr, 21 Spiele haben die Brooklyn Nets im letzten Jahr gewonnen und die Knicks haben 14 auswärts gewonnen. Wie viel? 14 auswärts gewonnen. Ich sage, die Knicks gewinnen mehr in diesem Jahr auswärts und die Brooklyn Nets, naja, kannst du dir denken, was ich von denen denke. Das kann knapp werden. Ich glaube auch, das wird wahrscheinlich sich hinterher um ein Spiel oder so handeln, aber Brooklyn gewinnt weniger Spiele insgesamt als die Knicks auswärts. Generell sehr, sehr geile Wetten. Ich nehm's an, einfach weil es cool ist. Aber es wird eng. Muss man vielleicht rechnen. Nix nicht auswärts plus als Brooklyn gesamt. Okay. Was hast du denn als Wins? Win Total? Das wäre jetzt interessant. 17. Das ist also die Benchmark für die Nix-Auswärtsspiele. Wie viel? 17. Brooklyn 17 okay. Siege. Ich habe 18. Ich dachte jetzt, weil du so gelacht hast, oh, jetzt kommt Gott, hat der die Schlechtschaft 20 oder 21? Nee. Ja, siehst du, aber das ist doch geil, Mann. Das könnte tatsächlich sein, dass die Knicks auswärts mehr gewinnen und dann gibt's den riesen Mittelfinger von mir Richtung Barclays Center. Ja, wo dann wieder der Wind pfeift. Kommen wir zum letzten Team, Philly. 10 und 72, miserable Scheißsaison letztes Jahr, wieder einmal. Geiler Rebuild. Der Process hat die Stadt in Anarchie verlassen. So verlassen eben auch, wie der GM tatsächlich dann gefeuert worden ist. Sam Hinkie ist nicht mehr dort. Der trinkt jetzt Pina Coladas und hofft, dass seine ganzen 5000 vermeintlichen Talente zu großen Stars werden. Ja, weniger der Häme. Ich glaube schon, dass es ein super, super interessantes Team ist, weil man jetzt den nächsten Schritt gemacht hat. Man hat ja im Prinzip nicht nur mit Dario Saric, sondern eben auch mit Joel Embiid, vermeintlich weiteren Rookie. Joel Embiid wird seine erste, hoffentlich volle Saison spielen in der NBA. Man hat aber eben gleichzeitig auch einige Veteranen unter Vertrag genommen. Vor allem das die Point Guard Position wurde adressiert mit Jared Bayless und Sergio Rodriguez, der aus Spanien zurückkam. Hat ja mal ein paar ganz interessante Saisons bei Sacramento gespielt. Ich glaube, das wird unheimlich wichtig sein. Wir haben jetzt eben tatsächlich bei Brooklyn fast nicht über die Stats gesprochen. Eigentlich müsste ich da noch einen Nachtrag machen, aber das machen wir vielleicht irgendwann anders. Bei Philly war es so, lass mich das eben gucken, dass vor allem das Rebounding letzte Saison ein Riesenproblem war. Dead last in der NBA im Total Rebounding, sowohl was das eigene Rebounding als auch das Rebounding des Gegners betrifft. Sprich, die Gegner haben die meisten Rebounds gegen alle Opponents dann eben abgegriffen. Das wird sich ein bisschen positiv verändern, dadurch, dass du jetzt eben Noel, Okafor, Saric, Simmons und Embiid hast unter dem Korb. Ich glaube, das wird natürlich dann besser werden. Die Turnover werden weiter ein Problem bleiben, glaube ich, gerade was Ben Simmons betrifft. Das ist das erste Mal, dass du diesen Namen sagst, Mann. Wie kann das sein? Ich fahre seinen Bandwagon, Mann. Seit 5 Minuten, aber nicht einmal ist Ben Simmons bisher gefallen, Mann. Offensichtlich fährst du nicht schnell genug, Mann. Ich bin noch längst nicht drauf. Alter. Du schreibst mir nur SMS, wie krass diese Pässe waren, aber doch trotzdem war seine Summer League ziemlich miserabel, Mann. Scheißegal, Mann. Der Typ ist überragend. Eine Rakete ist der. Glaube mir. Ja, in 2 Jahren. Nein, jetzt auch schon. Der macht schöne Highlights, aber er wird auf jeden Fall keine Effizienz spielen, das sage ich dir. Okay, ich mache eine andere Wette. Ich sag dir, okay, ich überlege mir was, du redest ein bisschen was, ich habe eine langweilige Wette, ich mache was anderes. Also, was ich interessant finde, ist, dass die Trade Talks über die großen Jungs bei Philadelphia nicht abreißen. Man hat in den letzten Jahren sowohl Embiid, Okafor, als auch über Okafor wollten wir gleich in Anbetracht der anderen Wette mit Jonas Valančiūnas nochmal sprechen, aber 3 große Jungs auf der 5 gezogen, wovon jetzt selbstverständlich irgendeiner gehen muss. Embiid wird man sich 1-2 Jahre angucken, weil man bisher ehrlicherweise noch nicht viel von ihm hatte. Ich glaube tatsächlich, dass Okafor am Ende dann den Kürzeren ziehen wird. Du hast gerade das Rebounding angesprochen. Das ist nämlich auch vielleicht in seiner Person so ein bisschen festzumachen. Er ist nicht gut unterm Korb, was das Rebounden angeht. Offensiv haben wir schon gesagt, für das Level seiner Karriere jetzt im 2. Jahr, erst in der NBA, was seine Moves angeht, unterm Korb über jeden Zweifel erhaben. hat aber leider für die moderne NBA keinen Schuss von draußen und ihm fehlt eben auch das Rebounding. Insofern, vielleicht wird Okafor aus diesem aus dieser Dreierkonstellation Noel Okafor Embiid dann der erste sein. Und deswegen auch direkt mal die Überleitung zu meinem Most Likely to be Traded, der das Team verlassen wird. Ansonsten, ja, ich finde es wirklich nicht verkehrt, jetzt mal zu sagen, okay, dieses Super-Tanking hört jetzt endlich auf. Jared Bayless und Jared Henderson, mit Sicherheit keine überdurchschnittlichen Spieler in der NBA, aber endlich Veteranen, die das Spiel ein bisschen übernehmen können, die dem Team auch eine Richtung vorgeben können mit den ganzen jungen Spielern. Und zu Ben Simmons habe ich gerade schon gesagt, ich bin absolut auf dem Bandwagon. Ich glaube, da kam auch eine Frage, lass mich mal eben nachgucken, auf Twitter, auch zur Person Ben Simmons. Point Forward oder Point Guard? Ganz genau, wird er Point Guard spielen oder Point Forward? Ja, ich glaube in Teilen wird er die Rolle übernehmen, aufgrund seiner Statur, aufgrund seiner Größe, die Draymond Green bei den Golden State Warriors übernimmt. Allerdings muss man sagen, dass sein Schuss dann noch nicht so ausgereift ist wie der von Draymond Green, jedenfalls was den Dreier angeht, den er ja doch relativ regelmäßig trifft, aber du wirst jetzt nicht das Heft komplett Jared Bayless auf der Eins überlassen, sondern da wird Ben Simmons sich, auch wenn er von der Größe her vielleicht eher der Forward-Position zu rechnen wäre, wird er sich oft auf der Eins wiederfinden. Das glaube ich schon. Ja, auf jeden Fall einige Spieler, die über die man sich freuen kann. Ich werde jetzt gleich tatsächlich auch noch ein bisschen was über Ben Simmons reden, aber ich denke, Dario Saric muss auch erwähnt werden. Game-Winning-Block in Olympia ist jetzt nicht shady, vor allem wenn es dann gegen Pau Gasol geht und im Spiel gegen Spanien. Das war sicherlich eines der Highlights während der Olympiade. Ich denke, dass Ben Simmons auf jeden Fall eine sehr gute Saison haben wird, wahrscheinlich auch auf statistisch betrachtet auf den ersten Blick. Ich glaube, dass er sehr, sehr starke Effizienzprobleme haben wird. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Hauptaugenmerk. Er wird vor allem Raum brauchen, sich zu entwickeln. Er hat auf jeden Fall jetzt schon eine unfassbare Court-Vision. Und ich glaube auch, dass sein Zug zum Korb ihm helfen wird, da einige Freiräume zu schaffen. Aber ich muss ein bisschen sagen, man muss schauen, wie sich das dann statistisch letztendlich niederschlägt. Ich werde da, wie gesagt, habe da meine Wette ein bisschen angepasst jetzt gerade an dich. Aber generell glaube ich schon, dass da ein bisschen der Zeiger nach oben zeigt. Der Frontcourt ist natürlich unfassbar zusammengewürfelt und schreit eigentlich nach Veränderung. Möchtest du noch was, du hattest das vorhin angekündigt, mal zu Jahlil Okafor sagen? Wir hatten ihn eben in der Wette mit Jonas Valanciunas, dass sein Rebound und Points Total größer sein wird als das von Okafor. Vielleicht noch was zu ihm sagen. Und was ich ja doch spannend finde, als er nach dem Draft damals muss man ja schon sagen, mit relativ viel Vorschusslorbeeren in die NBA gekommen ist, wie jetzt die Rolle von Embiid dann tatsächlich aussehen würde. Ich glaube, dass Jahlil Okafor tatsächlich einer der besten Post-Spieler offensiv ist, den die NBA mittlerweile schon hat. Gerade was so seine Anzahl der Moves betrifft, ist das extrem impressive. Ich habe tatsächlich, du magst mich jetzt zurückhalten, jede einzelne Field Goal von ihm in der letzten Saison mir angeguckt. I love it. Ich saß ziemlich mit Erstaunen vom Laptop, wie komplett doch sein Offensivspiel ist. Ich weiß, in der Defensive ist ja eine ziemliche Liability und vor allem charakterlich sind da einige Fragezeichen. Insofern ist das, was du jetzt sagen wirst, durchaus auch begründet. Ich muss aber sagen, in der Stage, wo jetzt auch momentan die Franchise ist, spielt das für mich erstmal eine untergeordnete Rolle. Ich glaube, dass da das Talent das Wichtigste ist, was vor allem jetzt momentan bei den 76ers nicht unbedingt so riesig vorhanden war in der vergangenen Saison. Und da war es schon echt erstaunlich, wie einfach er zu seinen 17,4 Punkten gekommen ist. Und ich gehe davon aus, dass er tatsächlich, das war meine Wette vorher, die 20 Punkte knackt dieses Jahr. Hä? Moment mal. Das heißt aber, dass er dann überhaupt nicht reboundet, wenn die Wette mit Jonas Valanciunas ziehen soll, oder? Ja, ich sage jetzt nicht, dass er irgendwie 20-10 auflegt, aber ich sage jetzt auch nicht, dass es knapp wird. Ich glaube schon, okay, dass er 20-8 auflegt mindestens. Okay. 20-8, die Wette nehme ich an. Das ist nicht meine Wette. Ich habe jetzt meine Wette anders gesetzt. Nach beim Bill Simmons Hate. Ja, dann sag. Meine Wette ist, dass die Assist-Turnover-Ratio von Bill Simmons nicht besser ist als 1,4. Das hört sich jetzt vielleicht sehr, sehr komisch an auf den ersten Blick, aber wenn du jetzt überlegst, dass er vielleicht 5 Assists auflegst, sage ich, dass er gleichzeitig 3,5 Turnover auflegen würde. Was ziemlich viel ist. Ich glaube, dass er schon viel den Ball in den Händen haben wird, aber ich glaube auch, dass das sehr viel in der ersten und ersten bis fünften Reihe landen wird. Okay, da gehe ich mit. Da gehe ich mit. Ben Simmons besser als 1,4 Turnover Assist Ratio. Assist Turnover Ratio. Ja. Entschuldige. Meine Wette an dich ist. Meine Wette an dich ist, ist, dass Ben Simmons, Achtung, 3 Triple-Doubles auflegen wird. Aber wieso denn nicht? Ja, wieso denn nicht? Aber ich kann mich an keinen Rookie in jüngster Vergangenheit erinnern, der das mal gemacht hat. Und nein, auch nicht LeBron. Ich habe nachgeguckt. Tyreek Evans? Tyreek Evans. Tyreek Evans hat tatsächlich 20-5-5 aufgelegt. Er ist einer von 3 Rookies bislang, glaube ich, mit LeBron James und irgendwie Oscar Robertson oder Julius Erving, die das aufgelegt haben. Nur wollen wir 20, trotzdem 5, Ben 5. Simmons mal nicht die Karriere von Tyreek Evans wünschen. Aber vielleicht die Rookie-Saison, das wäre eine grandiose Rookie-Saison. Das wäre eine absolut grandiose Rookie-Saison, aber da wird es für mich vor allem am Punkten scheitern. Ich glaube nicht, dass er in der Lage ist, 20 Punkte aufzulegen. Wann schnappst okay. du zu, bei wie viel Triple-Doubles? Nein. Wir machen's ein bisschen tricky. Die Triple-Double-Anzahl ist für mich okay. Du kannst also einen Check machen. Aber ich sage als Counter, mindestens einem dieser Spiele wird er mindestens 6 TOs haben. Och man, dann versaust du mir aber die Spiele. Aber es ist doch so, dann hat er irgendwie 12, 10 und warum 10 denn ausgerechnet mit, in dem mit Spiel? 7 TOs. 7 gehe ich mit. Ein Triple-Double mit 7 TOs in einem dieser 3 Spiele. Ich habe doch sogar 6 gesagt. Nee, pass auf. Dann sag mir mal, was wird auf die ganze Saison, auf 82 Spiele, was ist das meiste, was er an Turnovern einmal auf Scoreboard hustet? 8. 8. Okay. Dann nehmen wir das noch mit in die Wette mit rein. Ich sage 3. Okay. Ich sage 3 Triple Doubles in der Saison und er wird kein Spiel über 7 Turnover haben. Okay, sehr sehr clever. So. Ein Parlay, wie es die Amis sagen. Ein Parlay, genau. Parlay, was ist denn deine dein Over/Under oder deine Anzahl der Siege in diesem Jahr? Geht ja nur nach oben, ne? Du wirst jetzt vom Glauben abkommen. Du wirst noch viel wütender auf mich sein als vorher. Ich sitze hier gerade schon am Handy und bestelle eine Hasspizza gerade. Ich sag, es gibt plus 11 Siege. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, Mann. Dem Nix traust du nicht 12 Siege zu, aber nur weil sie jetzt, weil dieser Krüppel Embiid wieder zurückkommt, Ben Simmons, dem du unterstellst, dass er die Bälle alle in Richtung Damentoilette wirft, und Dario Saric, sagst du, die werden sich um 11 Siege improven. Phil, komm. Ich liebe Sergio Rodriguez und Robert Collins. Wie viele Siege? 10 hatten sie vorher, Mann. Das musst du halt damit mit reinnehmen. 10 hatte Philly. Ja gut, dann nehme ich meinen Rant zurück. Dann bin ich nämlich auch bei plus 10 Siegen. Ich habe sie nicht bei 20. Schau. Aber Moment, ich habe die Knicks ja immer noch besser. So ist ja nicht. Ja, natürlich. Aber ich meine, die Saison war so dermaßen schlecht und der Kader hat sich schon in der Tiefe wesentlich verbessert. Das stimmt. Was Joel Embiid, den haben wir jetzt fast gar nicht erwähnt. Ich glaube, man darf diese Off-Season-Workouts nicht überbewerten, wo er dann die krassesten Moves macht. Ja. Es gab auch Off-Season-Workouts, wo Leute schon gegen einen Stuhl tolle Sachen gemacht haben. Insofern lass den erstmal 5 Spiele spielen und dann machen wir mal X-Rays. Ja. Und dann schauen wir weiter. Ja, dann gehen wir doch mal kurz durch. Also, wir sagen, dass nicht die Philadelphia 76ers, sondern die Brooklyn Nets am Ende der Atlantic Division sich wiederfinden werden. Auf Platz 1 sind es die Boston Celtics, die damit die Toronto Raptors ablösen. Die sind dann nämlich auf der 2. Für mich sind die Knicks auf der 3, für dich auch, aber katastrophal schlecht. Und für die 76ers vor den Brooklyn Nets. So sieht unsere Wette aus, nach die Division aus. Super, haben wir doch auch zeitlich, glaube ich, jetzt sind wir so bei einer Stunde 15 ungefähr, ganz gut hingekriegt. Die Wetten werde ich alle nochmal feinsäuberlich rausschreiben, damit auch ja kein Altbier verloren geht. Und dann werden wir so in dem Tonus, ich fand das cool mit den neuen Kategorien. Mir hat's viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Werden wir so weitermachen und uns jetzt den nächsten Divisions im Osten widmen in den kommenden Wochen. Und so lange ist es ja nicht mehr. Die Knicks haben so einen Ticker bei ihnen auf der Seite. Ich glaube, es sind irgendwie so 48 Tage noch oder 47 Tage, bis es losgeht. Sau cool. Ich freue mich riesig. Ich werde wahrscheinlich nächste Woche ein Bild posten können, wo ich die Tickets für das Spiel hier in Shanghai in der Hand halte. Ich habe nämlich jetzt 5 Tickets approved bekommen. Geil. Für Houston gegen Pelicans. Also ich sehe die Brow und den Beard. Richtig geil, Mann. Oh, auf die Division Preview mit der Brow freue ich mich auch riesig. Comeback. Wird wieder kein Team. Kein Team. Ja, egal, aber die Brown, Mann. Geil, dass du die live siehst. Ach, generell, so. Jede Division wird geil. Ja. Haut uns mal ein paar mehr Fragen rein. Danke, Christian Löffler. Aber echt, dafür, nur liken geht hoffe, nicht. Wir haben einige beantwortet, aber haut mal in die Tasten. Je mehr ihr schreibt, desto mehr können wir beantworten. So sieht's aus. Dann mit dem Namen Mindaugas Kuzminskas, den wir gerade nicht erwähnt haben, der Hochkaräter, den die Knicks gezeigt haben, den wir schon als WLAN-Passwort deklariert haben, verabschieden wir uns bis nächste Woche from downtown. Reingehauen.